Sie ist ein symbolisches System mit geistigen Kräften und vor allem mit Geistern getränkt. Die Tracht wappnet den Schamanen für seine Reise und offeriert ihm Schutz für alle Gefahren, die sich ihm entgegenstellen. Eben das zeigt Carol Schauers kongeniales Porträt der Schamanin im vollen Ornat. Eine unerschrockene Heldin. Sie ist bereit, es mit jeder Macht des Geisterreichs aufzunehmen. Mitunter wird zwar über die Angelina Jolie-Lippen des Schauerschen Porträts gespöttelt, doch selbst die sind wissenschaftlich fundiert. Und zwar nicht allein, weil im Grab ein Stück Hämatit, also Rötel, gefunden wurde und ein Mittelfußknochen eines Hirschs, dessen Ende deutliche Farbanhaftungen zeigte. Auf Museumsführerdeutsch ältester Schminkstift der Welt. Nein. Schauer visualisierte die möglicherweise entzündet angeschwollene Oberkieferpartie, die der Frau den Tod gebracht haben könnte. Meine Bilder basieren auf wissenschaftlichen Fakten, erzählt Carol Schauer heute. Aber natürlich bleibt vieles hypothetisch oder wird zuweilen vom wissenschaftlichen Fortschritt eingeholt. Zur Frage der Haut- und Haarfarbe gab es, als ich das Bild malte, noch keine Daten, erinnert sich der Künstler. Es hieß, die Mesolithiker seien als Nachkommen der jungpaläolithischen Eiszeitmenschen eher hellhäutig, also skandinavische Typen. Und so habe ich die Schamanin porträtiert. Schauers Urschamanin war blond, ihre Augen von einem zarten Oliv. Als die neuen archäogenetischen Ergebnisse diese Annahmen über den Haufen warfen, stimmte Schauer den farblichen Anpassungen zu. Martin Paul twittert bis heute immer mal wieder, wenn er ein Schamaninnen-Déjà-vu hat. Etwa als Playmobil die Figur Feuerhüter mit LED-Feuerfels à la Carol Schauer gestaltete. Oder als in der Netflix-Serie Barbarians eine regehörntragende Schamanin auftrat. Zwar blieben im Kontext der neuen Dauerausstellung Fragen offen, wie etwa die, was es mit dem Kind auf sich hatte, das mit im Grab lag, doch das Rätsel der Schamanin von Bad Dürrenberg schien weitgehend gelöst. Was für ein Irrtum!